die Entstehung des Mühlgrabenstollens bei Schloss Scharfenstein. In den Jahren nach dem Dreißigjährigen Kriege wimmelte es auch in den Wäldern um Scharfenstein von ehemaligen Kriegsknechten, die nach der Beendigung des Krieges ihre Waffen nicht abgelegt hatten, sondern plündernd durch die Gegend zogen. Sie wurden zu einer gefürchteten Plage für die ganze Bevölkerung. Nicht ungern gesehen waren hier jedoch diese Gesellen, die sich durch den Krieg ihre Existenz beraubt, am Wilde vergriffen, denn der Wildbestand hatte sich im 17. Jahrhundert so vermehrt, dass nicht selten eine ganze Ernte den Tieren zum Opfer fiel. Und so verringerte sich mit jedem abgeschossenen Hirsch, jeder erlegten Sau, die Zahl der Schädlinge drastisch. Freilich dachten die Schloss- und Grundherren da anders. Sie belegten den Wilddiebstahl mit schweren, zum Teil unmenschlich grausamen Strafen. Dabei war wohl die erschrecklichste das sogenannte Hirschreiten. Es bestand darin, dass man den Wildschützen auf einem zu diesem Zwecke eingefangenen Hirsch festband und diesen dann in den Wald jagte. Das geängstigte Tier raste mit seiner Last sodann wie toll durch die Wälder, bis es erschöpft zusammenbrach oder in einer Felsschlucht verendete. Während des wilden Rittes wurde der unglückliche Schütze von dem Geäst zerrissen und zerfleischt, bis er oft nach tagelangen Qualen vom Tode erlöst wurde. Nun waren in die Hände des Schlossherrn von Scharfenstein auch zwei Wilddiebe gefallen. Er beschloss, als abschreckendes Beispiel, sie mit der Strafe des Hirschreitens zu belegen. Als sie die Strafe vernahmen, erbleichten sie. Sie wussten nur zu gut, was dies für sie bedeutete. Schon sollten sie abgeführt werden und im Burgverlies auf die Vollstreckung der Strafe zu warten, als der ältere der beiden Schützen von dem Schlossherrn auf die Knie fiel und sprach: »Wir sind von Haus aus, Herr, Werkknappen und haben, bevor wir das Soldatenhandwerk ergriffen, mit Schlägel und Eisen so manchen Stollen getrieben, auch durch das festeste Gebirge. Wenn ihr uns die Strafe des Hirschreitens erlasst, so wollen wir uns verpflichten, in 3 Tagen und Nächten einen Stollen durch den Burgfels zu treiben, damit auf der anderen Seite genug Wasser zu einer guten Mühle herausgebracht werde.« Der Schlossherr hatte den Worten des Bergmanns aufmerksam zugehört. Er ließ sich die Worte durch den Kopf gehen und beschloss, auf das Anerbieten einzugehen. Er sprach: »Zwar habt ihr euer Leben verwirkt, aber das, was ihr willens seid, der ganzen Gemeinde zu guten Nutzen zu sein kann, will ich euch die Gelegenheit geben, euer Leben zu lösen. Wählt so viel Mannen, wie ihr zur Handreichung braucht, und dann geht ab ans Werk. Könnt ihr jedoch nicht halten, wie es versprochen, so geht es euch an den Kragen, wie es gesprochen. Die beiden Gefangenen waren für den Augenblick zwar gerettet, aber das Werk, das der Ältere versprochen hatte, schien die Kraft von 2 noch so geübten Bergleuten zu übersteigen. Trotz alledem begannen sie sofort mit ihrer Arbeit. Mit Schlägel und Eisen, Tag und Nacht, ertönte das Pochen und Hämmern aus dem Felsen. Die Handlanger, die das gebrochene Gestein zu entfernen hatten, lösten einander ab, aber die beiden Bergleute hielten aus. Arbeiteten sie ja für Leben und Freiheit. Als der 3. Tag vergangen war, blitzte das Tageslicht von der anderen Seite her in den Felsgang. Die Bergleute sanken zu Tode erschöpft nieder, aber das Werk war vollbracht. Der Schlossherr staunte nicht wenig, als ihm von der gelungenen Tat berichtet wurde. Die beiden Wildschützen wurden zwar des Gebietes von Scharfenstein verwiesen, aber sie hatten sich Leben und Freiheit erarbeitet.